Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 6. Es war eine schöne Nacht. Die wenigen Menschen, die man noch in den Straßen sah, hatten frohe Gesichter. Auf dem Kirchhof ging immer noch ein Mann umher, schob einen Schubkarren vor sich hin und sang leise. Sonst war alles ganz still, man hörte nichts als diesen Gesang. Die Stadt sah, wenn man von hier oben beim Doktorhaus hinunterblickte, wie ein seltsames, verzweigtes Rieseninsekt aus, wie ein Fabeltier, das sich flach auf den Bauch geworfen und Arme und Hörner und Fühlhörner nach allen Richtungen ausgestreckt hatte. Nur da und dort rührte es ein Glied oder zog eine Kralle an, wie jetzt im Hafen unten, wo eine winzig kleine Dampfjolle lautlos in die Bucht hereinglitt und eine Furche durch das schwarze Wasser zog. Der Rauch von Nagels Zigarre stieg blau in die Luft. Er sog den Duft von Wald und Gras ein und das Gefühl einer durchdringenden Zufriedenheit, einer eigentümlichen und starken Freude ergriff ihn, trieb ihm das Wasser in die Augen und nahm ihm beinahe den Atem. Er ging an Dagnys Seite. Dann begann ein Gespräch zwischen ihnen, das, so langsam sie auch gingen, den ganzen Wald hindurch dauerte und das von dem einen zum anderen übersprang, von Stimmung zu Stimmung, mit all der bewegten Unruhe, die über beiden lag. Haben Sie über mich nachgedacht, wirklich? Ich habe wohl schon viel, viel mehr an Sie gedacht. Ich wusste von Ihnen schon, ehe ich kam. Ich hörte Ihre Namen an Bord des Dampfers. Durch einen Zufall bekam ich ihn zu hören. Ich belauschte ein Gespräch und ich kam am 12. Juni hierher, am 12. Juni. Ach nein, gerade am 12. Juni, ja. Und die Stadt flackte und ich fand diese kleine Stadt so betörend. Deshalb ging ich hier an Land und gleich hörte ich noch mehr von Ihnen. Sie lächelte und fragte, ja, wohl von Minute. Nein, ich hörte, dass alle Sie gern hatten, alle Menschen und dass alle Sie bewunderten. Und Nagel dachte plötzlich an den Theologen Carlsen, der sogar um ihretwillen seinem Leben ein Ende gemacht hatte. Sagen Sie, Sie meinen das doch, was Sie über die Seeoffiziere sagten? Ja, warum? Nun, dann sind wir ja einig. Warum sollte ich das nicht meinen? Ich schwärme für Seeoffiziere und habe das schon immer getan. Ich bewundere ihr freies Leben, ihre Uniform, ihre Frische und Unerschrockenheit. Die meisten von ihnen sind auch außerordentlich angenehme Menschen. Jetzt aber sprechen wir einmal von Ihnen. Was hat es zwischen Ihnen und dem bevollmächtigten Reinhard gegeben? Nichts. Mit dem bevollmächtigten Reinhard, sagen Sie? Gestern baten Sie ihn für etwas um Entschuldigung. Und den ganzen heutigen Abend haben Sie kaum ein Wort mit ihm gesprochen. Pflegen Sie alle Leute zu beleidigen und sie hinterher um Entschuldigung zu bitten? Er lachte und sah auf den Weg nieder. Um die Wahrheit zu gestehen, erwiderte er, es war sehr unrichtig von mir, den Bevollmächtigten zu beleidigen. Aber ich bin ganz sicher, dass es wieder gut wird, wenn ich mich einmal mit ihm aussprechen kann. Ich bin ein wenig rasch, ein wenig derb. Das Ganze kam davon her, dass er mich anstieß, als er durch eine Tür ging. Eine Kleinigkeit also, eine Unachtsamkeit von seiner Seite. Ich habe auf Harbi verrückt auf und rufe ihm einige Schimpfnamen zu, halte ihm ein Bierglas unter die Nase und verbeule seinen Hut. Da ging er. Als gebildeter Mensch konnte er ja nichts anderes tun. Aber hinterher bereute ich mein Betragen und habe mich entschlossen, es wieder gut zu machen. Natürlich, ein wenig war auch ich zu entschuldigen. Ich war nervös an diesem Tag und hatte Ärger gehabt. Aber davon weiß ja niemand was. So etwas kann man nicht vorbringen. Und so muss ich lieber die ganze Schuld auf mich nehmen. Er hatte gesprochen, ohne sich weiter zu bedenken, vollkommen aufrichtig, als wolle er beiden Teilen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Auch seine Gesichtszüge verrieten keine Hinterlist. Doch Dagny blieb plötzlich stehen, sah ihm erstaunt ins Gesicht und sagte, »Nein, aber so ging es ja gar nicht zu.« Ich habe es auf eine ganz andere Art gehört. Minute lügt, rief Nagel mit heißen Wangen. Minute? Ich habe es gar nicht von Minute gehört. Warum sagen Sie über sich selbst eine Unwahrheit? Ich habe es von einem Mann auf dem Marktplatz gehört, von dem Gipsfigurenhändler. Der hat mir das Ganze erzählt. Er war ja vom Anfang bis zum Ende dabei. Pause. Warum sagen Sie über sich selbst eine Unwahrheit? Das verstehe ich nicht, fuhr sie fort. und sie sah ihn die ganze Zeit an. Ich habe die Geschichte heute gehört und ich wurde so froh darüber. Das heißt, ich fand, sie hatten so ungewöhnlich schön, so ungewöhnlich überlegen gehandelt. Das stand ihnen so gut. Hätte ich nicht heute Vormittag diese Geschichte gehört, würde ich wohl kaum gewagt haben, jetzt hier mit Ihnen zu gehen. Das sage ich Ihnen ganz aufrichtig. Pause. Dann fragte er, und jetzt bewundern Sie mich deshalb. Ich weiß nicht, entgegnete sie. Doch ja, jetzt bewundern Sie mich. Hören Sie, fährt er dann fort, das alles ist ja nur eine Komödie. Sie sind ein ehrlicher Mensch, es widerstrebt mir, Sie zum Besten zu halten. Ich will Ihnen sagen, wie es zusammenhängt. Und jetzt erklärt er ihr frech und ohne mit der Wimper zu zucken, wie er das Ganze berechnet habe. Wenn ich diesen Zusammenstoß mit dem Bevollmächtigten auf meine Art darstelle, die Sache ein wenig verdrehe, sogar einige Unwahrheiten über mich sage, so tue ich das im Grund nur aus purer Berechnung. Ich versuche, so viel Vorteil als möglich aus diesem Handel zu ziehen. Sie sehen, ich bin aufrichtig gegen Sie. Ich nehme nämlich an, dass Ihnen irgendjemand doch einmal den richtigen Zusammenhang erzählt. Und wenn ich mich da schon im Voraus so schlecht wie möglich gemacht habe, kommt mir das zugute. Ich habe einen Gewinn dabei. Ich erhalte dadurch einen Glanz von Größe, von Hochherzigkeit, der seinesgleichen sucht, nicht wahr? Aber das geschieht ausschließlich durch einen Betrug, so platt und gewöhnlich, dass Sie sich darüber empören werden, wenn es Ihnen zu Ohren kommt. Sie sah ihn beharrlich an, grübelte über diesen Mann und seine Worte, dachte nach und versuchte, sich eine Meinung zu bilden. Was sollte sie glauben? Wo wollte er mit seiner Offenheit hin? Plötzlich bleibt sie wieder stehen, schlägt die Hände zusammen und bricht in ein hohes, klares Lachen aus. Nein, Sie sind doch der frechste Mensch, dem ich je begegnet bin. So eine Idee, umherzugehen und eine plumpe Geschichte nach der anderen vorzubringen und dies mit dem ernstesten Gesicht, nur um sich selbst zu schaden. Aber damit kommen Sie bei mir nicht weiter. Jetzt aber war er es, der stehen blieb. Ich sage Ihnen noch einmal, dass ich Sie zum Besten gehabt habe, erwiderte er und blickte sie starr an. Einen Augenblick sahen sie einander in die Augen. Ihr Herz begann stärker zu klopfen und sie wurde ein wenig bleich. Warum war es ihm wohl so sehr darum zu tun, dass sie das Schlechteste von ihm glaubte? So gerne und so gutwillig er sonst nachgab, in diesem Punkt war er nicht vom Fleck zu bringen. Gereizt brach sie aus, ich kann nicht begreifen, warum Sie hier neben mir hergehen und Ihr Innerstes vor mir umstülpen. Sie versprachen doch artig zu sein. Ihre Heftigkeit war wirklich echt. Sie begann an ihm irr zu werden. Seine Hartnäckigkeit, die so sicher, so unentwegt war, machte sie schwankend. Es kränkte sie, so an der Nase herumgeführt zu werden. In ihrer Erregung schlug sie sich im Gehen mit dem Sonnenschirm in die Hand. Er war sehr unglücklich und sagte viele hilflose und komische Worte darüber. Schließlich musste sie wieder lachen und gab ihm zu verstehen, dass sie ihn nicht ernst nehme. Er sei unmöglich, bleibe unmöglich und werde immer unmöglich sein. Ja, nur zu, wenn er das so lustig fände, aber kein Wort mehr von dieser fixen Idee. Kein Wort. Erinnern Sie sich, sagte er, hier traf ich Sie das erste Mal. Niemals werde ich vergessen, wie feenhaft Sie aussahen, als Sie flohen, wie eine Nymphe einer Erscheinung. Aber jetzt will ich Ihnen ein Abenteuer erzählen, das ich erlebt habe. Es sei übrigens nur ein Stück von einem Erlebnis und sei bald erzählt. Er saß einmal in seinem Zimmer in einer kleinen Stadt, nicht in Norwegen, das Land sei ja gleichgültig. Kurz, er saß an einem milden Herbstabend in seinem Zimmer, vor 8 Jahren, im Jahr 1883. Er saß mit dem Rücken gegen die Tür und las in einem Buch. Hatten Sie eine Lampe? Ja, draußen war es stockfinster. Ich saß da und las. Da höre ich jemand gehen. Höre deutlich Schritte auf der Treppe. Höre auch, dass bei mir angeklopft wird. Herein? Niemand kommt. Ich öffne die Tür. Niemand draußen. Kein Mensch steht draußen. Ich klingele dem Mädchen. Ist jemand die Treppe hinaufgegangen? Nein, niemand. Schön, gute Nacht. Und das Mädchen geht. Wieder setze ich mich an mein Buch. Da fühle ich einen Atem, einen Hauch. Wie den Atem eines Menschen. Und ich höre flüstern. Komm. Ich sehe mich um. Niemand ist da. Ich lese wieder, werde ärgerlich und sage zum Teufel. Da sehe ich auf einmal neben mir einen kleinen, bleichen Mann mit rotem Bart und sprödem, steifem Haar, das steil in die Höhe ragt. Er steht an meiner linken Seite. Er blinzelt mir mit dem einen Auge zu, ich blinzle zurück. Keiner von uns hatte den anderen je vorher gesehen, aber wir blinzelten einander zu. Da schließe ich mit der rechten Hand das Buch und der Mann geht zur Tür und verschwindet. Ich folgte ihm mit den Augen und sah, wie er verschwand. Ich stehe auf, gehe ebenfalls zur Tür und wieder höre ich flüstern. Komm. Gut, ich nehme einen Mantel um, ziehe die Galoschen an und gehe hinaus. Du könntest dir eine Zigarre anzünden, dachte ich. Kehre wieder in mein Zimmer zurück und zünde eine Zigarre an. Ich stecke auch noch mehrere Zigarren ein. Gott weiß, warum ich das tat, aber ich tat es nun mal und ging wieder hinaus. Es war stockfinster und ich sah nichts, aber ich fühlte, dass der kleine Mann an meiner Seite ging. Ich schlug mit den Armen aus, um ihn zu ergreifen. Ich wollte störrisch sein und beschloss, stillzustehen, wenn er mir nicht besseren Bescheid geben würde. Aber er war nicht zu finden. Ich versuchte auch in der Dunkelheit, ihm nach verschiedenen Richtungen zuzublinzeln, aber es half nichts. Gut, sagte ich, ich gehe nicht um deinetwillen, sondern um meinetwillen. Ich mache einen Spaziergang. Sei so freundlich und merke dir, dass ich nur einen Spaziergang mache. Ich sprach laut, damit er es hören solle. Ich ging mehrere Stunden lang, war bald aufs Land hinausgekommen, in einem Wald, und fühlte, wie mir taunasse Zweige und Blätter ins Gesicht schlugen. Nun wohl, sagte ich endlich und zog die Uhr hervor. Nun wohl, jetzt gehe ich also wieder heim. Aber ich ging nicht wieder heim, war nicht imstande umzukehren. Beständig wurde ich weitergetrieben. Es ist eigentlich ein unvergleichliches Wetter, sagte ich. Du kannst ja eine Nacht oder zwei so weitergehen, du hast ja Zeit. Das sagte ich, obwohl ich müde und vom Tau gehörig durchnässt war. Ich zündete mir eine neue Zigarre an, und der kleine Mann war ständig bei mir. Ich fühlte, wie er mich anblies. Und ich ging unablässig, ging nach allen möglichen Richtungen, nie aber heimwärts zur Stadt. Meine Füße begannen zu schmerzen, bis zu den Knien herauf war ich nass vom Tau und mein Gesicht tropfte von den feuchten Zweigen, die mich streiften. Ich sagte, es ist ja ein wenig sonderbar von mir, um diese Zeit hier herumzulaufen. Aber es ist nun mal eine Gewohnheit von mir, ein Brauch von Kindesbeinen, an nachts in den größten Wäldern, die ich finden kann, spazieren zu gehen. Und mit zusammengebissenen Zähnen ging ich weiter. Dann schlägt die Uhr unten in der Stadt 12. 1, 2, 3, 4 bis 12. Ich zähle die Schläge. Dieser bekannte Ton belebte mich sehr, obwohl es mich auch ärgerte, dass wir uns noch nicht weiter von der Stadt entfernt hatten, nachdem wir schon so lang umhergetrabt waren. Gut, aber die Turmuhr schlug, und genau in dem gleichen Augenblick, als der 12. Schlag fiel, steht der kleine Mann wieder greifbar vor mir und sieht mich an und lacht. In meinem Leben werde ich das nicht vergessen. Ganz deutlich und lebend stand er da, 2 Vorderzähne fehlten ihm, und die Hände hielt er auf dem Rücken. Aber wie konnten sie ihn in der Dunkelheit sehen? Er leuchtete. Er leuchtete von einem seltsamen Licht, das hinter ihm zu brennen schien, als strahle es von seinem Rücken aus und mache ihn durchsichtig. Sogar seine Kleider waren taghell, seine Hose war viel zu kurz und abgenützt. Das alles sah ich in einer Sekunde. Die Erscheinung versetzte mich in Erstaunen. Unwillkürlich schloss ich die Augen und trat einen halben Schritt zurück. Als ich wieder aufsah, war der Mann fort. Ach, es geht noch weiter. Ich war an einen Turm gekommen. Ja, vor mir stand ein Turm. Ich stieß dagegen, sah ihn deutlicher und deutlicher. Es war ein schwarzer und achteckiger Turm, wie der Turm der Winde in Athen, falls Sie eine Zeichnung davon gesehen haben sollten. Niemals hatte ich etwas von einem Turm in diesem Wald gehört, aber er war da. Ich bleibe vor diesem Turm stehen. Wieder höre ich ein »Komm« und gehe hinein. Das Tor blieb hinter mir offen und ich fühlte das als eine Erleichterung. Im Gewölbe drinnen treffe ich wieder den kleinen Mann. An der einen Wand brannte eine Lampe, und ich konnte ihn gut sehen. Er kam mir entgegen, als sei er die ganze Zeit hier gewesen, lachte mich still an, stand regungslos und starrte zu mir her, während er lachte. Ich sah ihm in die Augen und fand, dass sie voll grauenhafter Dinge seien, die sie im Leben gesehen haben mussten. Wieder blinzelte er mir zu, aber diesmal blinzelte ich nicht, ich wich vor ihm zurück, je mehr er sich mir näherte. Plötzlich höre ich leichte Schritte hinter mir. Ich wende den Kopf und sehe ein junges Weib hereinkommen. Nun, ich sehe sie an und fühle eine Freude dabei. Sie hatte rote Haare und schwarze Augen, aber sie war mangelhaft bekleidet und ging auf dem Steinboden barfuß. Ihre Arme waren nackt und ohne Flecken. Einen Augenblick lang musterte sie uns beide, senkt dann den Kopf tief vor mir und geht zu dem kleinen Mann hin. Ohne ein Wort zu sagen, fängt sie an, seine Kleider aufzuknöpfen und an seinem Körper herumzutasten, als suche sie etwas. Bald darauf zieht sie aus dem Futter seines Mantels einen hellen Schein, ein kleines, wild leuchtendes Licht hervor, das sie sich an den Finger hängt. Es leuchtet so stark, dass es die Lampe an der Mauer vollständig überstrahlte. Der Mann stand ganz still, während er durchsucht wurde, und lachte immer noch. »Gute Nacht«, sagte das Weib und wies auf eine Tür. Und der Mann, dieses fürchterliche, seltsame Halbtier, ging. Ich blieb allein mit einem neuen Wesen zurück. Sie trat auf mich zu, beugte sich wieder tief vor mir und fragte, ohne zu lächeln, ohne die Stimme zu heben, »Woher kommst du?« »Aus der Stadt, schönes Mädchen«, antwortete ich. »Ich komme aus der Stadt.« »Fremdling, vergib meinem Vater«, sagt sie plötzlich. »Füge uns deshalb nichts Böses zu, er ist krank. Er ist wahnsinnig. Du sahst ja seine Augen.« »Ja, ich sah seine Augen«, antwortete ich. »Und ich fühlte, dass sie Macht über mich hatten. Ich folgte ihnen.« »Wo trafst du ihn?«, fragte sie. Und ich erwiderte, »bei mir zu Hause in meinem Zimmer. Ich saß da und las, als er kam.« Da schüttelte sie den Kopf und schlug die Augen nieder. »Aber lass dich nicht dadurch betrüben, schönes Kind«, sagte ich dann. »Ich habe diesen Spaziergang gern gemacht. Ich habe nichts dadurch versäumt und bereue nicht, dich getroffen zu haben. Sieh her, ich bin fröhlich und zufrieden. Lächle du nun auch.« Aber sie lächelte nicht. Sie sagte, »Nimm die Schuhe ab. Du darfst heute Nacht nicht von hier fortgehen. Ich werde deine Kleider trocknen.« Ich sah in meinen Kleidern hinunter, sie waren triefend nass. In meinen Schuhen stand das Wasser. Ich tat, wie sie mir geheißen, zog die Schuhe aus und gab sie ihr. Als ich das getan hatte, blies sie die Lampe aus und sagte, »Komm.« »Warte ein wenig«, erwiderte ich und hielt sie zurück. »Weshalb lässt du mich schon die Schuhe ausziehen, wenn ich doch nicht hier schlafen soll?« »Das darfst du nicht wissen«, entgegnete sie. Sie führte mich durch die Tür hinaus in einen dunklen Raum. Ich vernahm einen Ton, als wenn etwas uns nachschnüffelte. Ich fühlte eine weiche Hand auf meinem Mund. Und die Stimme des Mädchens sagte laut, »Ich bin es, Vater, der Fremde ist fort. Fort!« Aber ich hörte noch einmal, wie der missgestaltete Wahnsinnige uns nachwitterte. Wir stiegen eine Treppe hinauf, sie hielt meine Hand und keines von uns sprach. Wir kamen wieder in einen gewölbten Raum, in dem kein Lichtstrahl zu sehen war. Überall herrschte schwarze Nacht. »Still«, flüsterte sie, »hier ist mein Bett.« Und ich tastete mich nach dem Bett hin und fand es. »Leg nun auch die übrigen Kleider ab«, flüsterte sie wieder. Ich legte sie ab und gab sie ihr. »Gute Nacht«, sagte sie. Ich hielt sie zurück und bat sie zu bleiben. »Warte ein wenig, geh nicht. Jetzt weiß ich, warum du mich die Schuhe da unten ausziehen ließest. Ich werde ganz still sein. Dein Vater hat mich nicht gehört. Komm.« Aber sie kam nicht. »Gute Nacht«, sagte sie wieder und ging. Pause. Dagny war flammend rot geworden. Ihre Brust hob und senkte sich rasch, die Nasenflügel bebten. Sie fragte schnell, »Ging sie?« Pause. »Jetzt verwandelt sich meine Nacht und wird ein Feenabenteuer, eine rosenrote Erinnerung. Stellen Sie sich eine helle, helle Nacht vor.« Ich blieb allein. Die Finsternis um mich her war schwer und dick wie Samt. Meine Knie zitterten vor Müdigkeit, auch fühlte ich mich ein wenig betäubt. Welch ein Spitzbube von einem Geisteskranken, der mich mehrere Stunden lang durch nasses Gras im Kreise geführt hatte, geführt wie ein Stück Vieh, nur mit seinem Blick und seinem »Komm, komm«. Das nächste Mal entreiße ich ihm das Licht und schlage es ihm aufs Maul. Ich war ganz erbittert, stecke mir zornig eine Zigarre an und ging zu Bett. Eine kleine Weile lag ich da und sah auf die Glut der Zigarre. Da höre ich das Tor unten zufallen. Und alles wird still. 10 Minuten vergingen. Beachten Sie, ich liege hellwach auf einem Bett und rauche eine Zigarre. Plötzlich erfüllt sich das Gewölbe mit einem Sausen, als würden in der Decke überall Ventile geöffnet. Ich stütze mich auf den Ellbogen und lasse meine Zigarre ausgehen, starre in der Dunkelheit um mich und kann nichts entdecken. Ich lege mich wieder hin und lausche. Und mir ist, als höre ich ferne Töne. Ein wunderbares, tausendstimmiges Spiel, irgendwo um mich her, hoch oben, unter dem Himmel vielleicht, aber tausendstimmig und leise. Dieses Spiel tönt ununterbrochen und kommt näher und näher. Und schließlich wogt es über mir, über dem Dach des Turmes. Ich stütze mich wieder auf den Ellbogen. Und jetzt erlebe ich etwas, das mich heute noch, wenn ich dran denke, mit seltsamer, übernatürlicher Freude berauscht. Ein Strom von winzig kleinen, blendenden Wesen bricht plötzlich auf mich herab. Sie sind ganz weiß. Es sind Engel, Myriaden von kleinen Engeln, die wie eine schräge Mauer von Lichtern niederströmen. Sie füllen das Gewölbe. Es sind ihre vielleicht 1 Million. Sie wogen zwischen Boden und Decke auf und nieder und sie singen, singen und sind vollkommen nackt und weiß. Mein Herz steht still. Engel, überall. Ich lausche und höre ihrem Gesang zu. Sie streifen meine Augenlider und setzen sich in mein Haar und das ganze Gewölbe ist von dem Duft erfüllt, der aus ihren kleinen geöffneten Mündern kommt. Ich liege auf den Ellbogen gestützt und strecke meine Hand nach ihnen aus und einige von ihnen setzen sich darauf. Sie sehen auf meiner Hand wie ein lebendes Siebengestirn aus. Aber ich beuge mich vornüber und blicke ihnen in die Augen und sehe, dass diese Augen blind sind. Ich lasse diese 7 Blinden los und fange 7 andere ein. Und auch diese sind blind. Alle waren blind. Der ganze Turm war voll blinder Engel, die sangen. Ich rührte mich nicht, aber mir verging beinahe der Atem, als ich dies sah. Und um dieser blinden Augen willen zog ein schmerzlicher Wehklang durch meine Seele. 1 Minute verging. Ich liege und lausche und höre irgendwo weit fort einen schweren, groben Schlag. Ich höre ihn so grausam deutlich, es donnerte noch lange danach. Es war wieder die Turmuhr der Stadt, die schlug 1 Uhr. Und mit einem Mal schwieg der Gesang der Engel. Ich sah, wie sie sich wieder ordneten und fortflogen. Sie stiegen zum Dach auf, drängten einander, um fortzukommen, standen wie eine schräge Mauer aus eitel Licht empor und alle sahen mich an, als sie fortflogen. Der Letzte wandte sich um und blickte mich mit seinen blinden Augen noch einmal an, ehe er verschwand. Dieser eine Engel, der sich umwandte und mich ansah, obwohl er blind war, ist meine letzte Erinnerung. Dann wurde alles dunkel. Ich fiel ins Bett zurück und schlief ein. Als ich erwachte, war es heller Tag. Ich war immer noch allein in dem gewölbten Raum. Meine Kleider lagen vor mir auf dem Boden. Ich befühlte sie. Sie waren noch ein wenig nass, aber ich zog sie dennoch an. Dann geht die Tür auf. Und das Mädchen vom Abend vorher zeigt sich wieder. Sie kommt zu mir her und ich sage, woher kommst du, wo warst du heute Nacht? Dort oben, erwiderte sie und deutet zum Dach des Turmes hinauf. Hast du nicht geschlafen? Nein, ich habe gewacht. Hörtest du nicht Musik heute Nacht, fragte ich. Ich habe eine unbeschreibliche Musik gehört. Und sie antwortete, doch, ich spielte und sang. Du warst es? Ich war es. Sie reichte mir die Hand und sagte, jetzt komm, ich werde dich auf den Weg führen. Hand in Hand verließen wir den Turm und gingen in den Wald hinaus. Die Sonne schien auf ihr goldenes Haar und ihre schwarzen Augen waren herrlich anzusehen. Ich nahm sie in meine Arme und küsste 2-mal ihre Stirn. Dann fiel ich vor ihr auf die Knie nieder. Mit bebenden Händen löste sie ein schwarzes Band und knüpfte es mir um das eine Handgelenk. Doch während sie dies tat, weinte sie und war bewegt. Ich fragte, weshalb weinst du? Verlass mich, wenn ich dir weh getan habe. Aber sie antwortete nur, kannst du die Stadt von hier aus sehen? Nein, antwortete ich, kannst du es? Steh auf und lass uns weitergehen, sagte sie. Wieder führte sie mich. Noch einmal blieb ich stehen und nahm sie an meine Brust und sagte, wie ich dich lieben muss, wie du mich mit Glück erfüllst. Und auch sie bebte in meinen Armen. Aber sie sagte trotzdem, jetzt muss ich umkehren. Du kannst doch die Stadt schon sehen. Ja, erwiderte ich, das kannst du wohl auch. Nein, antwortete sie. Warum nicht, fragte ich. Sie trat von mir zurück und sah mich mit großen Augen an. Und ehe sie ging, verneigte sie sich tief vor mir. Als sie einige Schritte gegangen war, wandte sie sich noch einmal um und sah mich an. Da aber erkannte ich, dass auch ihre Augen blind waren. Nun kamen 12 Stunden, über die ich nicht Rechenschaft ablegen kann und die in mir ausgelöscht sind. Ich weiß nicht, wohin sie gekommen sind. Ich habe mich vor den Kopf geschlagen und mir gesagt, es handelt sich um 12 Stunden. Sie müssen irgendwo da drinnen sein. Sie haben sich nur versteckt. Ich muss sie finden. Und doch habe ich sie nicht gefunden. Wieder ist es Abend. Ein dunkler, milder Herbstabend. Ich sitze in meinem Zimmer und halte ein Buch in der Hand. Ich sehe an meinen Beinen hinunter, sie sind noch ein wenig nass. Ich schaue mein Handgelenk an, ein Stück schwarzen Bandes ist drum gebunden. Alles hat seine Richtigkeit. Ich klingele dem Mädchen und frage, ob hier in der Nähe ein Turm stehe, irgendwo im Wald, ein schwarzer, achteckiger Turm. Das Mädchen nickt und sagt, ja, es gibt hier einen solchen Turm. Und wohnen dort auch Menschen? Ja, ein Mann wohnt dort, aber er ist krank, er ist besessen. Man nennt ihn den Irrwisch. Der Irrwisch hat eine Tochter. Und sie wohnt auch im Turm. Sonst wohnt niemand dort. Schön, gute Nacht. Dann gehe ich zu Bett. Zeitig am nächsten Morgen begebe ich mich in den Wald. Ich wandere den gleichen Weg und sehe die gleichen Bäume und finde auch den Turm. Ich nähere mich dem Tor und stoße dort auf einen Anblick, der mir das Herz stillstehen lässt. Das blinde Mädchen liegt auf der Erde, zerschmettert von einem Sturz, tot, vollkommen zerrissen. Da liegt sie mit geöffnetem Mund, und die Sonne scheint auf ihr rotes Haar. Und oben an der Dachkante des Turmes flattert noch ein Stück ihres Kleides, das dort hängen geblieben ist. Aber unten auf dem Kiesweg geht der kleine Mann umher, der Vater, und blickt die Leiche an. Seine Brust krümmt sich vor Schmerz und er schreit laut. Aber er weiß nichts anderes zu tun, als nur die Leiche zu umkreisen und sie anzusehen und zu schreien. Als seine Augen auf mich fielen, erzitterte ich vor seinem grauenhaften Blick und flüchtete entsetzt in die Stadt zurück. Ich habe ihn nie wieder gesehen.